Al-Mustafa, der Auserkorene und Geliebte, der seiner Zeit eine Morgenröte gewesen, hatte 12 Jahre lang in der Stadt Orphalese auf sein Schiff geharret, das wiederkehren sollte, um ihn nach der Insel seiner Geburt zurückzuführen. Und im 12. Jahre, am 7. Tage des Jelul, des Monats der Ernte, erklomm er den Hügel jenseits der Mauern der Stadt und schaute seewärts, und er erblickte sein Schiff, das mit dem Nebel erschien. Da öffneten sich mit Macht die Tore seines Herzens, und seine Freude flog weit über das Meer, und er schloss die Augen und betete in der Stille seiner Seele. Doch als er den Hügel hinabstieg, überfiel ihn eine Trauer, und er dachte in seinem Herzen, wie sollte ich weggehen in Frieden und ohne Kummer, denn nicht ohne Wunde im Geist werd ich diese Stadt verlassen. Das Meer, das alles zu sich ruft, hat auch mich gerufen, und ich muss das Schiff besteigen. Denn zu verweilen, so die Stunden brennen in der Nacht, hieße erfrieren und erstarren und gefesselt sein in einer Form. Gern nehme ich mit alles, was hier ist, doch wie vermöchte ich dies? Und als er die Stadt betrat, kamen alle Menschen ihm entgegen, und sie riefen ihm zu, als seien sie nur eine Stimme. Und die Ältesten der Stadt traten vor und sprachen: Geh noch nicht weg von uns. Die Zeit eines Mittags nur hast du in unserem Zwielicht verweilet, und deine Jugend hat uns Träume geschenkt. Kein Fremdling bist du unter uns, noch ein Gast. Du bist unser Sohn, unser zärtlich Geliebter. Lass unsere Augen noch nicht hungern nach deinem Antlitz. Und die Priester und Priesterinnen sprachen zu ihm: Lass nicht die Wellen der See uns nun von dir trennen, und nicht die Jahre, die du in unserer Mitte verweilt, zur Erinnerung werden. Du bist gewandelt unter uns als ein Geist, und dein Schatten war ein Licht auf unserem Angesichte. Gar sehr liebten wir dich, doch unsere Liebe blieb unausgesprochen und mit Schleiern umhüllet. Doch nun schreit sie laut zu dir und möchte unverschleiert vor dir stehen. Und immer war es so, dass Liebe ihre eigene Tiefe nicht erkennt bis zur Stunde der Trennung. Und andere kamen noch und flehten ihn an, doch er antwortete ihnen nicht. Er neigte nur sein Haupt, und die neben ihm standen, sahen die Tränen, die ihm auf die Brust fielen. Und er schritt mit dem Volk auf den großen Platz vor dem Tempel. Und aus dem Allerheiligsten trat ein Weib, die Almitra hieß. Und sie war eine Seherin. Und er schaute sie an mit unendlicher Zärtlichkeit, denn sie war es gewesen, die ihn als Erste aufgesucht und an ihn geglaubt, nachdem er einen Tag in der Stadt geweilt. Und sie begrüßte ihn und sprach: Prophet Gottes, in Suche nach dem Höchsten, lange hast du die Ferne erforscht nach deinem Schiffe. Und nun ist dein Schiff gekommen, und du bist genötigt wegzugehen. Tief ist dein Verlangen nach dem Lande deiner Erinnerung und der Heimat deiner höchsten Wünsche. Und unsere Liebe möchte dich nicht binden, noch unsere Nöte dich zurückhalten. Doch um eines möchten wir dich bitten, ehe du uns verlässt, dass du zu uns redest und von deiner Wahrheit mitteilest. Und wir werden sie unseren Kindern weitergeben und jene wiederum ihren Kindern, und sie soll nicht verloren gehen. In deiner Einsamkeit wachtest du während unserer Tage, und in deinem Wachen lauschtest du dem Weinen und dem Lachen unseres Schlummers. Darum offenbare uns nun unser Ich und sage uns alles, was dir enthüllt ward von dem, was zwischen der Geburt und dem Tode ist. Und er antwortete: Leute von Orphalese, von was könnte ich reden, wenn nicht von dem, was selbst in diesem Augenblick eure Seelen bewegt? Da sprach Almitra, rede uns von der Liebe. Und er erhob das Haupt und blickte auf die Menge, und es fiel ein Schweigen über sie. Und die große Stimme sprach also, winkt dir die Liebe, so folge ihr, sind auch ihre Wege hart und steil. Und umfahren dich ihre Flügel, so ergib dich ihr, mag auch das unterm Gefieder verborgene Schwert dich verwunden. Und redet sie mit dir, so trau ihrem Wort, mag auch ihre Stimme deine Träume erschüttern, wie der Nordwind den Garten verwüstet. Denn gleich wie die Liebe dich krönt, so wird sie dich kreuzigen. Wie sie deinen Lebensbaum entfaltet, so wird sie ihn beschneiden. Wie sie emporsteigt zu deiner Höhe und die zartesten Zweige liebkost, die in der Sonne erbeben, ebenso wird sie hinabsteigen zu deinen Wurzeln und sie aufrütteln in ihrem Festklammern am Erdboden. Gleich Gerben von Korn rafft sie dich an sich. Sie drischt dich, um dich zu entblößen. Sie siebt dich, um dich von Spreu zu befreien. Sie zermalmt dich, bis du weiß wirst. Sie knetet dich, bis du geschmeidig bist. Und dann beruft sie dich an ihr heiliges Feuer, auf das du heiliges Brot werdest, zu Gottes heiligem Festmahl. All dies soll Liebe dir antun, auf das du kennest das Geheime deines Herzens und in diesem Wissen ein Bruchteil werdest vom Herzen des Lebens. Doch suchest du in deiner Angst nur der Liebe Ruh und der Liebe Lust, dann tätest du besser, deine Nacktheit zu verhüllen und der Liebe Tenne zu entfliehen, in die schale Welt, wo du wirst lachen, doch nicht dein ganzes Lachen, und weinen, doch nicht all deine Tränen. Liebe gibt nichts als sich selber und nimmt nichts als aus sich selbst heraus. Liebe besitzet nicht und lässt sich nicht besitzen, denn Liebe genügt der Liebe. Wenn du liebst, so sage nicht, Gott ist in meinem Herzen, sag lieber, ich bin in Gottes Herzen. Und denke nicht, du könntest der Liebe Lauf lenken, denn Liebe, so sie dich würdig schätzt, lenkt deinen Lauf. Liebe hat keinen anderen Wunsch, als sich zu erfüllen. Doch so du liebst und noch Wünsche haben musst, so seien dies deine Wünsche, zu schmelzen und zu werden wie ein fließender Bach, der sein Lied der Nacht singt. Zu kennen die Pein allzu vieler Zärtlichkeit, wund zu sein von deinem eigenen Verstehen der Liebe und zu bluten, willig und freudigen Herzens. Zu erwachen beim Morgenrot mit beschwingter Seele und Dank zu bringen für einen neuen Tag der Liebe. Zu rasten um die Mittagsstund und nachzusinnen über der Liebe Verzückung. Heimzukehren in Dankbarkeit, wenn der Abend graut. Und dann einzuschlafen mit einem Gebet für dein Lieb im Herzen und einem Lobgesang auf den Lippen. Und wieder ergriff Almitra das Wort und sprach, und wie ist es um die Ehe, Meister? Und er antwortete also, vereint seid ihr geboren und vereint sollt ihr bleiben, immer da. Ihr bleibt vereint, wenn die weißen Flügel des Todes eure Tage scheiden. Wahrlich, ihr bleibt vereint, selbst im Schweigen von Gottes Gedenken. Doch lasset Raum zwischen eurem Beieinander sein, und lasset Wind und Himmel tanzen zwischen euch. Liebet einander, doch macht die Liebe nicht zur Fessel. Schaffet eher daraus ein webendes Meer zwischen den Ufern eurer Seelen. Füllet einander den Kelch, doch trinket nicht aus einem Kelche. Gebet einander von eurem Brote, doch esset nicht vom gleichen Leibe. Singet und tanzet zusammen und seid fröhlich, doch lasset jeden von euch allein sein. Gleich wie die Saiten einer Laute allein sind, erbeben sie auch von derselben Musik. Gebet einander eure Herzen, doch nicht in des anderen Verwahr. denn nur die Hand des Lebens vermag eure Herzen zu fassen. Und stehet beieinander, doch nicht zu nahe beieinander, denn die Säulen des Tempels stehen einzeln, und Eichbaum und Zypresse wachsen nicht im gegenseitigen Schatten. Und ein Weib, das ein Kind an der Brust hielt, sagte, rede uns von den Kindern. Und er sprach also, eure Kinder sind nicht eure Kinder. Es sind die Söhne und Töchter von des Lebens Verlangen nach sich selber. Sie kommen durch euch, doch nicht von euch. Und sind sie auch bei euch, so gehören sie euch doch nicht. Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, doch nicht eure Gedanken, denn sie haben ihre eigenen Gedanken. Ihr dürft ihren Leib behausen, doch nicht ihre Seele, denn ihre Seele wohnt im Hause von morgen, das ihr nicht zu betreten vermöget, selbst nicht in euren Träumen. Ihr dürft euch bestreben, ihnen gleich zu werden, doch suchet nicht, sie euch gleich zu machen. Denn das Leben läuft nicht rückwärts, noch verweilet es beim Gestern. Ihr seid die Bogen, von denen eure Kinder als lebende Pfeile entsandt werden. Der Schütze sieht das Zeichen auf dem Pfade der Unendlichkeit, und er biegt euch mit seiner Macht, auf dass seine Pfeile schnell und weit fliegen. Möge das Biegen in des Schützen Hand euch zur Freude gereichen, denn gleich wie er den fliegenden Pfeil liebet, so liebt er auch den Bogen, der standhaft bleibt. Dann sprach ein Reicher, rede uns vom Geben. Und er antwortete, ihr gebt nur wenig, so ihr von eurem Besitze gebet. Erst so ihr von euch selber gebet, gebt ihr wahrhaftig. Denn was sind eure Besitztümer anders als Dinge, die ihr aufhebt und verwahrt aus der Furcht vor der Not, die das Morgen bringen mag? Und morgen, was wird morgen dem allzu vorsichtigen Hunde bringen, der Knochen im spurlosen Sande verscharret, so er den Pilgern nach der heiligen Stadt folgt? Und was ist Furcht vor Not anders als selber eine Not? Ist nicht Angst vor Durst bei vollem Brunnen ein Durst, der unlöschbar ist? Es sind derer, die wenig geben von dem vielen, was sie haben, und sie geben es um der Anerkennung willen, und ihr verborgenes Begehren verdirbt ihre Gaben. Und es sind derer, die wenig haben und alles geben, und dies sind jene, die da glauben an das Leben und des Lebens spenden, und ihr Kasten ist nie leer. Es sind derer, die mit Freuden geben, und jene Freude ist ihr Lohn. Und es sind derer, die mit Schmerzen geben, und jener Schmerz ist ihre Taufe. Und es sind derer, die geben und keinen Schmerz beim Geben kennen, weder Freude dabei suchen, noch im Bewusstsein der Tugend schenken. Sie geben, wie drüben im Tale die Myrte ihren Duft in das All haucht. Durch die Hände solcher Menschen redet Gott, und aus ihren Augen strahlt sein Lächeln auf Erden. Es ist gut zu geben, auf eine Bitte hin, doch besser ist es, ungebeten zu geben, aus Verständnis für des anderen Not. Und der Offenhändige hat am Suchen nach einem, der in Not ist und empfangen wird, noch mehr Freude als am Geben. Gibt es denn irgendetwas, das ihr behalten werdet? Alles, was ihr habt, wird eines Tages verschenkt werden. Darum gebet nun, auf dass die Zeit des Schenkens euch gehöre und nicht euren Erben. Bisweilen saget ihr, ich gäbe gerne, doch nur denen, die es verdienen. Die Obstbäume eures Gartens reden nicht also, noch die Herden eurer Weiden. Sie geben, auf dass sie leben dürfen, denn zurückhalten heißt verderben. Wahrlich, wer würdig ist, seine Tage und Nächte zu empfangen, der ist wohl würdig aller Gaben aus eurer Hand. Und wer verdient, vom Meere des Lebens zu trinken, der ist auch wert, seine Schale aus eurem Bächlein zu füllen. Und welches Verdienst wäre größer als der Mut und das Vertrauen und die Barmherzigkeit, die im Empfangen liegt? Und wer seid ihr denn, dass andere sich den Busen aufreißen und ihren Stolz entschleiern sollten, auf dass ihr ihren Wert nackt und ihren Stolz ohne Scham erschauen möchtet? Trachtet erst danach, selber zu verdienen, ein Geber und ein Werkzeug des Gebens zu werden. Denn fürwahr, es ist das Leben, das dem Leben gibt, derweil ihr, die ihr euch als Geber dünket, nur Zeugen seid. Und ihr Empfangende, und ihr seid alle Empfangende, belastet euch nicht mit dem Gewicht des Dankes, auf das ihr kein Joch bürdet auf euch und auf den Gebenden. Erhebet euch lieber gemeinsam mit dem Geber auf seinen Gaben, als seien es Schwingen. Denn sich seiner Schuld zu eingedenk sein, wäre ein Bezweifeln seiner Wohltaten, deren Mutter die freigebige Erde und deren Vater Gott ist. Darauf sprach ein alter Mann, ein Gastwirt, rede uns vom Essen und Trinken. Und er sprach also, ach, könntet ihr doch leben vom Dufte der Erde und euch nähren am Licht, gleich einem Luftgewächse. Aber da ihr gezwungen seid zu töten, um zu essen, und zu rauben dem Neugeborenen seiner Mutter Milch, um euren Durst zu stillen, so machet aus dem Zwang einen Akt der Verehrung. Und euer Tisch sei ein Altar, auf dem das Reine und Unschuldige aus Wald und Flur geopfert werde für das, was im Menschen noch reiner und unschuldiger ist. Tötet ihr ein Tier, so spreche euer Herz zu ihm, durch die gleiche Macht, die dich erschlägt, werd ich erschlagen, und auch ich werde verzehret. Denn das Gesetz, das dich ausliefert meiner Hand, liefert mich einer mächtigeren Hand aus. Dein Blut und mein Blut ist nichts als der Saft, der den Baum des Himmels nähret. Und zermalmt ihr einen Apfel unter den Zähnen, so spreche euer Herz zu ihm, dein Same wird leben in meinem Körper, und deine Knospen von morgen werden aufblühen in meinem Herzen, und dein Duft wird mein Atem sein, und gemeinsam werden wir uns freuen aller Zeiten des Jahres. Und im Herbste, wenn ihr die Trauben eurer Weinberge für die Kälter erntet, so spreche euer Herz, auch ich bin ein Weinberg und meine Trauben werden gelesen für die Kälter, und gleich neuem Weine werd ich verwahrt in ewigen Gefäßen. Und im Winter, wenn ihr den Wein zapfet, sei ein Lied in eurem Herzen, und in dem Lied sei ein Gedenken an die Tage des Herbstes und an den Weinberg und an die Traubenkälter. Dann sprach ein Ackermann, rede uns von der Arbeit. Und er antwortete also, ihr schaffet, um mit der Erde und der Erdenseele Schritt zu halten. Denn müßig sein heißt in Jahreszeiten fremd werden und austreten aus dem Kreislauf des Lebens, das in Würde und stolzer Ergebung der Unendlichkeit entgegenschreitet. So ihr schaffet, seid ihr eine Flöte, durch deren Seele das Geflüster der Stunden zu Musik wird. Wer von euch wäre gerne still und stumm wie ein Rohr, derweil alles um ihn her im Einklang singet? Es wurde euch stets gesagt, die Arbeit sei ein Fluch und ihre Wehen ein Unheil. Doch ich sage euch, durch euer Wirken erfüllt ihr jenen Teil des fernsten Erdentraumes, der euch bei der Geburt dieses Traumes zugewiesen. Und so ihr die Wehen des Werkes auf euch nehmet, liebt ihr das Leben wahrhaftig. Und das Leben lieben inmitten der Wehen heißt vertraut sein mit des Lebens innerstem Geheimnis. Doch nennet ihr in eurer Pein die Geburt ein Übel und das Leiden des Fleisches einen Fluch, der auf eurer Stirn geschrieben steht. So sage ich euch, nur der Schweiß eurer Stirn wird hinwegwaschen, was darauf geschrieben ward. Weiter wurde euch gesagt, das Leben sei dunkel und in eurer Erschöpfung wiederholt ihr die Worte der Erschöpften. Doch ich sage euch, fürwahr, das Leben ist dunkel, so der Trieb fehlt. Und jeder Trieb ist blind, wo das Wissen mangelt. und jedes Wissen ist eitel, wo das Werk ausbleibt, und jedes Werk ist leer, worin keine Liebe ist. Doch schaffet ihr mit Liebe, so bindet ihr euch selber und aneinander und an Gott. Und was heißt mit Liebe schaffen? Es heißt das Tuch weben mit Fäden, gezogen aus eurem Herzen, als solle eure Geliebte das Tuch tragen. Es heißt ein Haus bauen mit Leidenschaft, als solle eure Geliebte darin wohnen. Es heißt Samen säen mit Sorgfalt und ernten mit Freude, als solle eure Geliebte die Frucht verzehren. Es bedeutet, alle Dinge, die ihr schaffet, mit dem Atem eures Geistes füllen, in dem Wissen, dass alle Seligen um euch stehen und Wache halten. Oft höre ich euch reden, als sprächet ihr im Schlafe, wer in Marmor schaffet und im Stein die Gestalt seiner Seele findet, ist edler als jener, der den Boden pflügt. Und wer nach dem Regenbogen greift und ihn nach dem menschlichen Ebenbilde auf die Leinwand setzt, ist mehr als jener, der die Riemenschuhe für unsere Füße herstellt. Aber ich sage euch, und nicht im Schlafe, doch im Überwachsein der Mittagsstunde, der Wind redet nicht süßer zu den Rieseneichen als zum geringsten aller Grashalme. Und nur der ist groß, der die Stimme des Windes verwandelt in ein Lied und durch dessen Liebe dies Lied noch süßer wird. Arbeit ist sichtbar gewordene Liebe. Und vermöget ihr nicht mit Liebe zu schaffen, doch nur mit Widerwillen, so verlasset lieber eure Arbeit und setzet euch an das Tor des Tempels, um Almosen zu empfangen von jenen, die freudig arbeiten. Denn so ihr Brot gleichgültig backet, backt ihr ein bitteres Brot, das den menschlichen Hunger nur halb stillt. Und so ihr die Trauben mit Mohren presset, träufelt euer Groll ein Gift in den Wein. Und sänget ihr auch den Engeln gleich und liebetet singen nicht, so trübetet ihr nur das Ohr der Menschen für die Stimmen des Tags und die Stimmen der Nacht. Dann sprach ein Weib, rede uns von Freud und Leid. Und er antwortete, eure Freude ist entlarvtes Leid. Und dieselbe Quelle, aus der euer Lachen entspringt, ward oft erfüllet von euren Tränen. Und wie könnte es anders sein? Je tiefer das Leid in eurem Innern bohrt, umso mehr Freude vermöget ihr zu fassen. Ist nicht die Schale, die euren Wein enthält, das gleiche Gefäß, das im Ofen des Töpfers gebrannt? Und ist nicht die Laute, die euer Leid lindert, das gleiche Holz, das von Messern durchbohrt ward? Seid ihr fröhlich, so späht tief in eurem Herzen, und ihr werdet entdecken, dass nur was euch Leiden schuf, euch auch Freuden bringt. Seid ihr betrübt, so späht wiederum in eurem Herzen, und ihr werdet finden, dass ihr in Wahrheit weinet um gewesene Wonne. Etliche von euch sagen, Freude ist größer denn Kummer. Und andere sagen, nein, Kummer ist größer als Freude. Doch ich sage euch, beide sind unzertrennlich. Sie kommen gemeinsam. Und sitzet nur die eine oder der andere bei euch zu Tische, so bedenket, dass der eine oder die andere auf eurem Lager schlummert. Wahrlich, wie die beiden Schalen einer Waage hanget ihr zwischen Leid und Freud. Nur wenn ihr leer seid, gelangt ihr zu Stillstand und Gleichgewicht. Und so einst der Hüter des Schatzes euch emporhebet, um zu wiegen sein Gold und sein Silber, dann wird Freud oder Leid in euch steigen oder fallen, unbedingt. Darauf trat ein Maurer vor und sprach, rede uns vom Wohnen. Und er antwortete also, schaffet euch eine selber ersonnene Laube in der Wüste, ehe ihr ein Haus baut zwischen den Mauern der Stadt. Denn wie ihr Heimkehr feiert im Dämmerlicht, ebenso tut es der Wanderer in euch, der ewig Ferne und Einsame. Euer Haus ist euer erweiterter irdischer Leib. Es wächst in der Sonne und schläft in der Stille der Nacht und ist nicht ohne Träume, Oder träumt euer Haus etwa nicht und verlässt es im Traume nicht die Stadt für Hain und Hügel? Ach, könnte ich doch eure Häuser in meine Hand raffen und sie einem Sämann gleich in Wald und Wiese ausstreuen. Ach, wären doch die Täler eure Straßen und die grünen Pfade eure Gassen, auf dass ihr einander aufsuchen könntet durch Weinberge und kommen mit dem Duft der Erde in eurem Gewande. Aber noch ist dies unmöglich. In ihrer Angst drängten euch eure Vorfahren zu nahe zusammen, und diese Angst wird noch ein Weilchen währen. Ein Weilchen noch werden eure Stadtmauern euren Herd von euren Fluren trennen. Und saget mir, Leute von Auferlese, was habt ihr denn in euren Häusern, und was ist's, das ihr hinter verschlossenen Türen verwahret? Habt ihr Frieden, den ruhigen Trieb, der eure Macht offenbart? Habt ihr Erinnerungen, die gleich schimmernden Gewölben die Gipfel des Geistes überspannen? Habt ihr Schönheit, die das Herz ablenkt von Dingen aus Holz und Stein geschaffen und sie zum heiligen Berge leitet? Sagt, habt ihr derlei in eurem Hause? Oder habt ihr nur Bequemlichkeit und das Gelüste nach Bequemlichkeit, jenem verstohlenen Ding, das euer Haus betritt als Gast, um nachher den Wirt und später den Herrn zu spielen? Und wahrlich, es wird euch zum Bändiger, und Peitsche und Haken in der Hand treibt es mit euren höheren Wünschen sein Drahtpuppenspiel. Sind auch seine Hände aus Seide, so hat es ein Herz aus Eisen. Es lullt euch in den Schlaf, nur um neben eurem Bette zu stehen und die Würde des Fleisches zu verhöhnen. Es verspottet eure gesunden Sinne und bettet sie in Distelwolle, als seien es zerbrechliche Gefäße. Fürwahr, die Lust nach Bequemlichkeit mordet die Leidenschaft der Seele und folgt dann grinsend ihrem Leichenzug. Doch ihr, Kinder des Raumes, Rastlose in der Ruhe, ihr sollt nicht in diese Falle geraten, noch gebändigt werden. Euer Haus sei ein Mast, nicht ein Anker. Es sei nicht ein schillerndes Häutchen, das eine Wunde verdeckt, aber ein Augenlid zum Schutze des Auges. Ihr sollt nicht eure Flügel falten, damit ihr durch die Pforten kommt, noch das Haupt beugen, damit es nicht gegen die Decke stoße, noch Angst zu atmen haben, damit die Wände nicht bersten und einfallen. Ihr sollt nicht wohnen in Grabgewölben, geschaffen von den Toten für die Lebenden. Und wenngleich von Pracht und Herrlichkeit, so hüte euer Haus nicht euer Geheimnis, noch schütze es euer Gelüst. Denn was grenzenlos in euch ist, wohnet im Herrenhaus des Himmels. Und seine Tore sind die Nebelschleier des Morgens und seine Fenster das Singen und Schweigen der Nacht. Weber sprach, red uns von der Kleidung. Und er antwortete, eure Kleidung verbirgt manches an euch, was schön ist, doch verhehlt sie nicht, was unschön ist. Und sucht ihr auch in eurem Gewande die Freiheit der Verborgenheit, so mag es geschehen, dass ihr darin einen Harnisch und eine Kette versteckt findet. Ach, könntet ihr doch der Sonne und dem Winde mit mehr von eurer Körperhaut und weniger Bekleidung entgegeneilen. Denn Sonnenlicht ist der Odem des Lebens und die Hand des Lebens ist der Wind. Etliche von euch sprechen, es ist der Nordwind, der die Kleider webte, die wir tragen. Und ich sage, wahrlich, es war der Nordwind, doch Scham war sein Webstuhl, und geschwächte Sehnen waren sein Garn. Vergesset nicht, Züchtigkeit ist nur ein Schild gegen die Augen der Unreinen. Und gäbe es einst keine Unreinen mehr, was wäre Züchtigkeit denn anderes als eine Fessel, und eine Verderbtheit des Geistes. Und vergesset auch dieses nicht, es gefällt der Erde wohl, von euren nackten Füßen berührt zu werden, und der Wind verlangt danach, mit eurem Haar zu spielen. Und ein Kaufmann sprach, rede uns vom Kaufen und Verkaufen. Und er antwortete also, für euch trägt die Erde ihre Früchte, und ihr werdet nicht Mangel leiden, so ihr nur wisset, eure Hände zu füllen. Im Austausch der Gaben dieser Erde werdet ihr Fülle finden und gesättigt werden. Doch geschieht dieser Austausch nicht mit Liebe und milder Gerechtigkeit, so führt er nur die einen zur Habgier und die anderen zum Hunger. Arbeiter des Meeres, der Felder und der Weinberge, so ihr zusammentreffet auf dem Marktplatze mit den Webern und Töpfern und Sammlern von Gewürzen, beschwöret den hehren Geist der Erde, auf dass er erscheine in eurer Mitte und heilige die Waage und die Berechnung, die Wert gegen Wert wiegt. Und duldet nicht in euren Geschäften die Teilnahme derer, die mit leeren Händen kommen und ihre Worte gegen eure Ware verkaufen möchten. Zu jenen solltet ihr sagen, kommt mit uns zum Felde oder fahret mit unseren Brüdern zur See und werfet eure Netze aus, denn Land und Meer schenken in reicher Fülle euch wie uns. Und kommen Sänger und Tänzer und Flötenspieler, so kaufet auch von ihren Gaben. Denn auch sie sind Sammler von Früchten und Weihrauch, und was sie bringen, so auch aus Träumen gebildet, ist Kleidung und Nahrung für eure Seele. Und ehe ihr den Marktplatz verlasset, sehet zu, dass keiner davongehe mit leeren Händen. Denn der hehre Geist der Erde wird nicht friedlich ruhen überm Winde, bis gestillet seien die Nöte der Geringsten unter euch. Dann trat ein Richter der Stadt vor und sprach, rede uns von Schuld und Sühne. Und er antwortete also, wenn euer Geist abschweift, den Wind unter sich, so begeht ihr, allein und unbewacht, ein Unrecht an anderen und somit an euch selber. Und für dies begangene Unrecht müsst ihr eine Weile pochen und harren am Tor der Seligen, ehe euch geöffnet wird. Wie das Meer ist das Göttliche in euch. Es bleibt ewig unbefleckt. Und dem Äther gleich erhebt es nur, was beschwingt ist. Wahrlich, wie die Sonne ist das Göttliche in euch. Es kennt nicht die Gänge des Maulwurfs, noch sucht es die Höhlen der Schlange. Doch das Göttliche wohnt nicht allein in eurer Brust. Vieles in euch ist noch Mensch, und vieles in euch ist noch nicht Mensch, sondern ein formloser Zwerg, schlafwandelnd im Nebel, sein Erwachen suchend. Doch von dem Menschen in euch möchte ich reden, denn er ist's und nicht das Göttliche in euch, noch der Zwerg im Nebel, der Schuld und Sühne kennt. Oft höre ich euch reden von einem, der Unrecht tat, als sei er nicht einer von euch, sondern ein Fremdling unter euch und ein Eindringling in eurer Welt. Doch ich sage euch, wie der Heilige und Gerechte nicht höher steigen kann als das Heiligste, das in jedem von euch wohnet, ebenso kann der Böse und Schwache nicht tiefer fallen als das Niedrigste, das in euch liegt. Und wie ein einzelnes Blatt nicht vergilbt ohne das stumme Wissen des ganzen Baumes, so kann der Übeltäter kein Unrecht tun ohne den verborgenen Willen von euch allen. Wie im Festzuge wandelt ihr gemeinsam eurem göttlichen Ich entgegen. Ihr seid der Weg und die Wanderer. Und fällt einer von euch nieder, so fällt er für jene hinter ihm als Warnung vor dem Stein, woran er gestrauchelt. Wahrlich, er fällt sogar für jene vor ihm, die, wenn auch flinker und sicherer zu Fuße, dennoch versäumten, den Stein des Anstoßes aus dem Wege zu räumen. Und noch ein Wort, mag es auch schwer auf eurem Herzen wiegen. Der Ermordete ist nicht ohne Verantwortung an seiner Ermordung. Und der Beraubte ist nicht ohne Tadel wegen seiner Beraubung. Der Rechtschaffene ist nicht ohne Schuld an den Taten des Bösen. Und der, dessen Hände unbefleckt, ist nicht rein von den Vergehen des Verbrechers. Fürwahr, der Schuldige ist oft das Opfer des Geschädigten. Und noch öfter wird der Verurteilte zum Träger für die Lasten des Unschuldigen und Tadellosen. Ihr vermöget nicht, den Gerechten vom Ungerechten zu trennen, noch den Guten vom Bösen. Denn vor dem Antlitz der Sonne stehen sie beieinander, so wie der schwarze Faden und der weiße zusammen verwebt sind. Und reißt der schwarze Faden, so muss der Weber das ganze Gewebe prüfen und auch den Webstuhl untersuchen. Bringt einer von euch ein treuloses Weib vor Gericht, so wiege man auch das Herz des Mannes auf der Waage und messe seine Seele mit dem gleichen Maßstab. Und wer die Schuldigen geißeln will, der forsche erst in der Brust der Beleidigten. Und wer von euch im Namen der Gerechtigkeit strafen und die Axt setzen möchte an den Baum des Übels, der prüfe erst dessen Wurzeln. Und wahrlich, er wird finden die Wurzeln des Guten und des Bösen, des Fruchtbaren und des Unfruchtbaren, dicht verflochten miteinander im stummen Schoße der Erde. Und ihr Richter, die ihr gerecht sein möchtet, welches Urteil sprecht ihr über jenen, der, so auch rechtschaffen im Fleische, dennoch ein Dieb ist im Geiste? Welche Strafe verhängt ihr über jenen, der im Fleische erschlägt und doch selber im Geiste erschlagen ist? Und wie verfolgt ihr jenen, der ein Betrüger und Unterdrücker ist in der Tat und doch selber gröblich beleidigt und gekränkt ist? Und wie straft ihr jene, deren Reue allein schon größer ist als ihre Missetaten? Ist nicht Reue das Strafgericht, das durch das Gesetz verhängt wird, dem ihr so gerne dienen möchtet? Doch ihr vermöget nicht, dem Unschuldigen Reue aufzuerlegen, noch das Herz des Schuldigen davon zu befreien. Ungebeten wird Reue rufen in der Nacht, auf dass der Mensch wach bleibe und den Blick auf sich hefte. Und ihr, die ihr vorgebet, Gerechtigkeit zu verstehen, wie solltet ihr dessen fähig sein, so ihr nicht alle Taten betrachtet im vollen Lichte? Erst dann werdet ihr wissen, dass der Aufrechte und Gefallene wie ein Mensch sind, stehend im Dämmern zwischen der Nacht seines Zwergseins und dem Tag seines göttlichen Ich. Und dass der Eckstein des Tempels nicht höher ist als der niedrigste Stein im Fundamente.